Bei einer SPD-Veranstaltung in der Nähe von Stuttgart rauchte ich im Sommer 2019 eine Zigarette mit einem Mann, der etwa im gleichen Alter war wie ich. Hartz IV, sagte er, sei das Schlimmste, was seine Partei je gemacht habe. Er hatte selber Erfahrungen damit gemacht. Nach seinem Studium der Politikwissenschaften fand er nicht direkt einen Job. Da er nicht die Option hatte, zurück zu seinen Eltern zu ziehen und sich von ihnen versorgen zu lassen, beantragte er Hartz IV, meldete sich arbeitslos und wurde daraufhin vom Jobcenter in verschiedenste Maßnahmen gesteckt, die alle nichts mit ihm und seinen Interessen zu tun hatten. Man wollte ihn einfach irgendwie als irgendwas in Arbeit bringen. Schließlich war er jung und formbar. Und nach den Hartz-Gesetzgebungen hat ein Arbeitsloser bei seiner Jobsuche kaum mitzureden. Als er einmal eine Maßnahme nicht besuchte, weil er am gleichen Tag ein Bewerbungsgespräch hatte, wurde er dafür vom Jobcenter sanktioniert, bekam weniger Geld. Dass er sich selbstständig einen Job suchte, war gar nicht gewollt. Er sollte lieber gehorchen. Junge Menschen, vor allem wenn sie arbeitslos sind oder die Kinder von Arbeitslosen, sehen wir zuallererst als Humankapitalnachschub. Sie werden angepasst, gefördert, gefordert, ausgewählt. Man sagt ihnen, dass sie Lehrer werden sollen, weil gerade viele Lehrer gebraucht werden. Oder Elektriker, weil ein lokales Unternehmen gerade einen Ausbildungsplatz frei hat. Wenn man ihre Talente entdeckt und fördert oder aus ihnen Eliten zusammenstellt, dann geht es dabei nie darum, dass junge Menschen ihr Glück finden. Es geht darum, sie möglichst effektiv zu verwenden und diejenigen auszusortieren, die nicht ohnehin zu den Eliten gehören und bei denen der Investitionsaufwand zu groß wäre, um sie dorthin zu bringen. Die Jugend gehört nicht sich selbst, sie gehört allen ein bisschen. Deshalb macht uns ein jugendlicher Arbeitsloser wütender als ein alter Arbeitsloser.